Erinnerungen an den Vater. Leider habe ich ihn nicht mehr persönlich gekannt, aber die Wirkung seiner Persönlichkeit war noch bis in kleinste Einzelheiten zu spüren. Obwohl er, als ich Adolf kennenlernte, schon fast 2 Jahre tot war, blieb er für seine Angehörigen noch immer allgegenwärtig. Die Mutter ging ganz in seinem Wesen auf. Bei ihrer stillen, anschmiegsamen Art hatte sie das eigene fast ganz verloren. Was sie dachte, sprach und handelte, geschah im Sinne des verstorbenen Vaters. Aber um den Willen des Vaters weiterhin durchsetzen zu können, fehlte ihr seine Tatkraft und Energie. Ihr, der alles verzeihenden Mutter, stand bei der Erziehung ihres Sohnes die grenzenlose Liebe im Wege, die ihr ganzes Leben erfüllte. Ich konnte aus diesen Erfahrungen ermessen, wie vollkommen und nachhaltig der Einfluss dieses Mannes auf seine Familie gewesen sein musste. Ein patriarchalischer Hausvater, dessen absolute Autorität als selbstverständlich galt. Nun hing am besten Platz im Zimmer sein Bild, auf dem Regal in der Küche, ich erinnere mich noch genau daran, standen sorgfältig aufgereiht, mit bunt bemalten Köpfen die langen Pfeifen, die der Vater geraucht hatte, nicht anders, als könne sich im nächsten Augenblick die Türe öffnen und der Herr Zolloberamtsoffizial träte, etwas brummig vom Dienst heimkehrend, soeben ein, um nach kurzem Gruß eine der Pfeifen vom Regal zu nehmen. Diese Pfeifen waren in der Familie förmlich das Symbol der Allgewalt des Vaters. Ich erinnere mich, wie Frau Clara manches Mal, wenn im Gespräch vom Vater die Rede war, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, auf diese Pfeifen hinwies, als könne sie dadurch eine Bestätigung erlangen, wie richtig sie auch weiterhin seine Ansichten vertrat. Adolf sprach mit großem Respekt von seinem Vater. So heftig er sich seiner Meinung, Beamter zu werden, widersetzte, vernahm ich nie über den Vater ein ungehöriges Wort. Ja, die Achtung und Verehrung, die ihm Adolf entgegenbrachte, nahm mit den Jahren zu. Dass der Vater völlig selbstherrlich und autoritär den künftigen Lebensweg seines Sohnes festgelegt und Adolf zum Staatsbeamten bestimmt hatte, nahm er ihm nicht übel, denn der Vater hatte das Recht, ja die Pflicht dazu. Was anderes war es, wenn sich Raubal, der Mann seiner Halbschwester, dieser ungebildete Mensch, der doch nur ein kleiner Steuerbeamter war, dieses Recht anmaßte. Ihm gegenüber verbat sich Adolf jede Einmischung in seine persönlichen Angelegenheiten. Die Autorität des Vaters aber bildete, wie zu dessen Lebzeiten, noch lange nach dem Tode für Adolf die Gegenkraft, an der er seine eigenen Kräfte entwickelte. In steter Auseinandersetzung mit dieser Gegenkraft war er herangewachsen. Die Haltung des Vaters hatte ihn erst zu heimlicher, dann zu offener Auflehnung geführt. Es hatte heftige Auftritte gegeben, die, wie mir Adolf erzählt hat, oftmals damit endeten, dass ihn der Vater prügelte. Doch dieser Gewalt setzte Adolf seinen jugendlichen Trotz entgegen. So war der Gegensatz zwischen Vater und Sohn immer schärfer geworden. Dieses eigentümliche, widerspruchsvolle, zu gleichen Teilen aus Verehrung und Trotz, Anhänglichkeit und Widerstand, untrennbarem Verbundensein und hartnäckigem sich loslösen wollen zusammengesetzte Verhältnis des Vaters zum Sohn bildete die Grundrichtung im Leben Adolf Hitlers. Der Zollbeamte Alois Hitler besaß zeitlebend einen ausgeprägten Sinn für Repräsentation. Wir besitzen daher von ihm aus den verschiedenen Lebensabschnitten gute Bilder. Weniger bei seinen Hochzeiten, die immer unter einem Unstern standen, als bei dienstlichen Beförderungen ließ sich Alois Hitler fotografieren. Die meisten Bilder zeigen ihn mit würdigem Amtsgesicht in Paradeuniform mit weißer Hose und dunklem Rock, an dem in Doppelreihe die blank geputzten Knöpfe glänzen. Ein schmaler Überschwung umschließt die stattliche, leicht zur Fülle neigende mittelgroße Gestalt. Eindrucksvoll ist das Gesicht dieses Mannes. Ein breiter, massiver Kopf, an dem der am Kinn ausrasierte Backenbart, wie ihn sein allerhöchster Dienstherr, der Kaiser, trug, vor allem auffällt. Die Augen blicken scharf und unbestechlich. Man merkt diesem Blick an, dass dieser Mann als Zollbeamter verpflichtet war, allem, was ihm unterkam, mit Misstrauen zu begegnen. Doch überdeckt auf den meisten Bildern dienstliche Würde das Untersuchende seines Blickes. Auch auf den Bildern, die Alois Hitler bereits im Ruhestand zeigen, wird sichtbar, dass dieser lebenstüchtige, energische Mann in Wahrheit keinen Ruhestand kannte. Obwohl er schon das 60. Lebensjahr überschritten hatte, fehlten die typischen Zeichen des Alters. Eines dieser Bilder, vermutlich das letzte, das auch auf dem Elterngrab in Leonding zu sehen ist, zeigt Alois Hitler noch immer als einen Mann, dem Dienst und Pflichterfüllung das Leben geprägt haben. Allerdings gibt es aus der Leondinger Zeit eine zweite, etwas jüngere Aufnahme, die Alois Hitler stärker von der privaten Zeit wiedergibt. Das Bild eines behäbigen, wohlhabenden Bürgers, der gut zu leben weiß. Der Aufstieg Alois Hitlers vom außerehelichen Sohn einer armen Stallmagd zum angesehenen und geachteten Staatsbeamten ist der Weg aus der Bedeutungslosigkeit eines sozial vergessenen Standes zu der damals für ihn höchstmöglichen Position im Staatsdienst. Hören wir zunächst, was Hitler selbst in seinem Buch über den Lebensweg seines Vaters schreibt. Als Sohn eines armen kleinen Häuslers hatte es ihn schon einst nicht lange zu Hause gelitten. Mit noch nicht einmal 13 Jahren schnürte der damalige kleine Junge sein Ränzlein und lief aus der Heimat, dem Waldviertel, fort. Trotz des Abratens erfahrener Dorfinsassen war er nach Wien gewandert, um dort ein Handwerk zu lernen. Das war in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ein bitterer Entschluss, sich mit 3 Gulden Wegzehrung so auf die Straße zu machen, ins Ungewisse hinein. Als der 13-Jährige aber 17 alt geworden war, hatte er seine Gesellenprüfung abgelegt, jedoch nicht die Zufriedenheit gewonnen, eher das Gegenteil. Die lange Zeit der damaligen Not, des ewigen Elends und Jammers festigte den Entschluss, das Handwerk nun doch wieder aufzugeben, um etwas Höheres zu werden. Wenn einst dem armen Jungen im Dorfe der Herr Pfarrer als Inbegriff aller menschlich erreichbaren Höhe erschien, so nun in der den Gesichtskreis mächtig erweiternden Großstadt die Würde eines Staatsbeamten. Mit der ganzen Zähigkeit eines durch Not und Harm schon in halber Kindheit alt gewordenen verbohrte sich der 17-Jährige in seinen neuen Entschluss und wurde Beamter. Nach fast 23 Jahren, glaube ich, war das Ziel erreicht. Nun schien auch die Voraussetzung zu seinem Gelübde erfüllt, das sich der arme Junge einst gelobt hatte, nämlich nicht eher in das liebe väterliche Dorf zurückzukehren, als das bisher etwas geworden wäre. Die Laufbahn dieses Alois Schickelgruber, der seinen Namen später in Hitler umändern ließ, ist die normale Laufbahn eines pflichteifrigen Beamten. 1864 wurde der Finanzwachrespezient Alois Schickelgruber zum provisorischen Amtsassistenten für den Zolldienst ernannt. 1892 erfolgt die Beförderung des Zollamtsoffizials Alois Hitler zum provisorischen Zolloberamtsoffizial. 1894 wird Alois Hitler als wirklicher Zolloberamtsoffizial in die Provinzhauptstadt Linz versetzt. Bald danach sucht Alois Hitler um seine Pensionierung an, die im Dienst mit Dekret vom 25. Juni 1895 bewilligt wird. Er war damals 58 Jahre alt und konnte auf eine nahezu 40-jährige ununterbrochene Dienstzeit zurückblicken. Seine Kollegen vom Zolldienst beschreiben ihn als einen sehr genauen, gewissenhaften Beamten, der im Dienste streng war und seine Marotten hatte. Als Vorgesetzter war Alois Hitler nicht gerade beliebt. Außerdienstlich wird er als ein sehr freisinniger Mann bezeichnet, der aus seiner Überzeugung keinen Hehl machte. Auf seinen Beamtenrang war Alois Hitler sehr stolz. Mit beamtenmäßiger Pünktlichkeit erschien er in Leonding jeden Vormittag beim Frühschoppen. Am abendlichen Bürgertisch war er ein beliebter Gesellschafter, konnte aber leicht aufbrausen und dann grob werden, wobei sich angeborene Heftigkeit und im Dienst erworbene Strenge summierten. Seite 53 und 54 des Buches sind Bildseiten. Seite 53, Taufschein und Geburtszeugnis Adolf Hitlers. Aus den Eintragungen über die Kindesmutter Clara Hitler ist ersichtlich, dass auch deren Mutter Johanna vor ihrer Verehelichung Hitler geheißen hatte. Clara Hitler war eine nahe Verwandte ihres Mannes. Seite 54, die Eltern Adolf Hitlers. Auffallend ist die äußere Ähnlichkeit Hitlers mit seiner Mutter. Dem Wesen nach trug er hingegen viele Züge seines Vaters an sich. Weiter im Text. So erscheinen die äußeren Verhältnisse des Vaters an sich eindeutig. Eine Beamtenlaufbahn wie tausend andere. Nichts Ungewöhnliches spricht daraus. Aber dieses durch den Dienst so streng geregelte Leben des K&K-Zoll-Oberamtsoffizials Alois Hitler ergibt ein etwas anderes Bild, wenn man es von der privaten Seite aus betrachtet. Die in Mein Kampf gegebene Schilderung des Vaters bedarf, um richtig und vollständig zu sein, einer Ergänzung anhand authentischer Dokumente. Man darf nicht vergessen, dass Adolf Hitler sein Buch Mein Kampf, wie der Untertitel des ersten Bandes besagt, als eine Abrechnung aufgefasst hat, natürlich in politischem Sinne. Seine biografischen Angaben sollten dafür lediglich einen bestimmten Rahmen abgeben. Aber es war durchaus nicht seine Absicht, eine Selbstbiografie zu schreiben. Er sagte nur so viel von sich selbst, als ihm mit Rücksicht auf den politischen Zweck des Buches gut und nützlich erschien. Er verschwieg daher begreiflicherweise, dass er nicht aus der ersten, sondern aus der dritten Ehe seines Vaters stammte, dass seine Mutter eine Nichte zweiten Grades seines Vaters war, er also aus einer verwandten Ehe kam, dass er nicht das erste, sondern das vierte Kind seiner Eltern war und von 5 Geschwistern 4 im Kindesalter verstorben sind. Auch das Bild des Vaters ist unvollständig dargestellt. Vor allem eine unumstößliche Tatsache wird übergangen. Sein Vater, Alois Hitler, war ein außereheliches Kind. Die Angaben über die außereheliche Herkunft des Vaters sind eindeutig durch die Eintragungen im Kirchenbuch der Pfarrgemeinde Strones belegt. Demnach gebar die 42-jährige Dienstmagd Anna Maria Schickelgruber am 7. Juli 1837 ein Kind, einen Sohn, der bei der Taufe den Namen Alois erhielt. Taufpate war der Dienstgeber, der Bauer Johann Trummelschlager in Strones. Das Kind war, so viel bekannt ist, das erste und blieb das einzige. Über den Kindesvater machte die Magd dem Pfarrer keine Angabe. Im Jahre 1842, als der außereheliche Sohn bereits 5 Jahre alt war, heiratete Anna Maria Schickelgruber den 50-jährigen Müllerknecht Johann Georg Hiedler. Dem kirchlichen Aufgebot wurde in der Pfarrmatrikel von Döllersheim folgender Zusatz angefügt. Dass der als Vater eingetragene Georg Johann Hiedler, welcher den gefertigten Zeugen wohl bekannt ist, sich als den von der Kindesmutter Anna Maria Schickelgruber angegebenen Vater des Kindes Alois bekannt und die Eintragung seines Namens in das hiesige Taufbuch nachgesucht habe, wird durch die Gefertigten bestätigt. Es folgen die Unterschriften des Pfarrers und der 4 ortsbekannten Zeugen. Ein zweites Mal hat Johann Georg Hiedler anlässlich einer Erbschaftsangelegenheit seine Vaterschaft amtlich im Jahre 1876 auf dem Notariat in Weitra beurkundet. Damals zählte er bereits 84 Jahre. Die Kindesmutter war schon seit nahezu 30 Jahren tot, Alois Schickelgruber schon längst wohlbestallter Zollamtsassistent in Braunau. Die Bauern Rameder, Perutsch und Breiteneder haben diese Urkunde als ortsbekannte Zeugen unterschrieben. Damit ist die Frage der Vaterschaft nach kirchlicher und amtlicher Auffassung hinlänglich geklärt. Mehr ist darüber nicht zu sagen. Absolute Gewissheit lässt sich natürlich nicht erreichen, sodass andere Kombinationen über den Großvater Adolf Hitlers väterlicherseits möglich sind. Davon hat denn auch später die Enthüllungsliteratur reichlichen Gebrauch gemacht. Wer aber hat sich damals um das außereheliche Kind einer armen Stallmagd in einem abgelegenen Dorfe im Waldviertel gekümmert? Nachdem der Knabe auch nach der Verehelichung der Kindesmutter nicht offiziell adoptiert wurde, hieß er auch weiterhin Schickelgruber. Zeitlebens hätte er diesen Namen behalten, wenn nicht Johann Nepomuk Hiedler, der um 15 Jahre jüngere Bruder des Johann Georg, sein Testament gemacht hätte und dabei auch den außerehelichen Sohn seines Bruders mit einem bescheidenen Anteil bedenken wollte. Aber er stellte eine Bedingung, dass Alois den Namen Hiedler annehmen müsse. Tatsächlich wurde am 4. Juni 1876 im Kirchenbuche des Pfarramtes Döllersheim der Name Alois Schickelgruber in Alois Hiedler abgeändert. Am 6. Januar 1877 bestätigte die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach diese Namensänderung. Alois Schickelgruber nannte sich nunmehr Alois Hitler, ein Name, der an sich genauso wenig besagte wie der andere, ihm aber einen Erbteil sicherte. Adolf hat mir später, als wir einmal auf seine Verwandten im Waldviertel zu reden kamen, von der Namensänderung, die sein Vater durchgeführt hatte, erzählt. Keine Maßnahme seines alten Herrn befriedigte ihn so vollkommen wie diese, denn Schickelgruber erschien ihm so derb, zu bäuerisch und außerdem zu umständlich, unpraktisch. Hiedler war ihm zu langweilig, zu weich, aber Hitler hörte sich gut an und ließ sich leicht einprägen. Dass der Vater nicht die bei seinen Verwandten übliche Schreibweise Hiedler wählte, sondern völlig frei die Form Hitler erfand, die eigentlich, so wie Hüttler mit doppeltem T geschrieben werden müsste, ist für eine besondere Eigenheit an ihm typisch: die Sucht, sich immerfort zu verändern. Seine vorgesetzte Behörde war daran gewiss nicht schuld. Alois Hitler wurde innerhalb seiner 40-jährigen Dienstzeit nur 4-mal versetzt. Die Orte, in denen er seinen Dienst versehen musste, Saalfelden, Braunau, Passau und Linz, liegen geografisch so günstig, dass sie gerade die ideale Laufbahn eines Zollbeamten darstellen. Aber kaum hatte Alois Hitler in einem dieser Orte Fuß gefasst, begann er zu übersiedeln. Für die in Braunau verbrachten Jahre sind 12 Übersiedlungen verbürgt, wahrscheinlich waren es mehr. In Passau wechselte er in 2 Jahren 3-mal die Wohnung. Von Linz zog er sogleich nach der Pensionierung nach Hafeld, von dort nach Lambach, erst ins Gasthaus Leingartner, dann in die Schmiedmühle am Schweigbach. Also 2-maliger Wohnungswechsel in einem Jahre, dann nach Leonding. Man kann nicht sagen, dass dieser ständige Wohnungswechsel in schlechten Wohnverhältnissen begründet gewesen wäre. Adolf allein hatte, als wir uns kennenlernten, 7 Umzüge in Erinnerung und 5 verschiedene Schulen besucht. Sicherlich war das Gasthaus Pommer, Alois Hitler hatte eine Vorliebe dafür, in Gasthäusern zu wohnen, in dem Adolf im Jahre 1889 geboren wurde, eines der schönsten und repräsentativsten Häuser der Braunauer Vorstadt. Trotzdem ist der Vater bald nach der Geburt Adolfs dort wieder ausgezogen. Oftmals tauschte Alois Hitler nachweisbar eine schlechte Wohnung gegen eine bessere aus. Nicht die Wohnung, das Umziehen war die Hauptsache. Wie soll man diese seltsame Sucht erklären? Man könnte es so bezeichnen. Alois Hitler ertrug es nicht, an einer Stelle zu bleiben. Wenn ihn schon der Dienst zu einer gewissen äußeren Stabilität zwang, in seinem eigenen Bereiche musste immer Bewegung sein. Kaum hatte er sich an eine bestimmte Umgebung gewöhnt, wurde sie ihm schon überdrüssig. Leben heißt die Verhältnisse ändern. Ein Grundzug, den ich ja auch am Wesen Adolfs in aller Deutlichkeit kennenlernte. 3-mal hat Alois Hitler seine Familienverhältnisse geändert. Man könnte sagen, dass daran äußere Umstände Schuld trugen. Wenn es so ist, kam das Schicksal in seltener Weise seinem Temperament entgegen. Doch wir wissen, dass gerade die erste Frau, Anna, unter seiner Unstetigkeit zu leiden hatte, ein Umstand, der zur Trennung von ihrem Manne führte und manches zu ihrem unerwarteten Tod beitrug. denn Alois Hitler hatte noch zu Lebzeiten seiner ersten Frau ein Kind von seiner späteren zweiten Frau. Und auch als die zweite Frau schwer erkrankte und starb, erwartete Clara, die dritte Frau, bereits ein Kind von ihm. Die Frist bis zur Hochzeit reichte gerade aus, damit das Kind ehelich geboren wurde. Alois Hitler machte seinen Frauen das Leben nicht leicht. Mehr als das, was Frau Hitler darüber in zurückhaltendster Form angedeutet hat, sprach ihr abgehärmtes Antlitz davon. Vielleicht trug auch zu dieser inneren Unausgeglichenheit des Vaters der Umstand bei, dass Alois Hitler niemals eine altersmäßig harmonische Ehe abgeschlossen hat. Anna war 14 Jahre älter als er, Franziska um 24, Clara um 23 Jahre jünger. Die ungewöhnliche und merkwürdige Eigenheit des Vaters, immer wieder die Verhältnisse um sich zu ändern, ist umso auffallender, als sie in einer Zeit ruhigen, behaglichen Bürgerfriedens fällt, in der es von außen her gesehen keine Anlässe zu solchem Wechsel gab. Diese für den Vater so typische Eigenart erklärt mir auch das seltsame Verhalten seines Sohnes, das mir so lange rätselhaft geblieben war, weil ich mir seine ständige Unruhe nicht erklären konnte. Wenn Adolf und ich durch die vertrauten Gassen der alten Bürgerstadt gingen, alles um uns atmete Frieden, Ruhe, Ausgeglichenheit, begann mein Freund, wenn eine gewisse Stimmung ihn erfasst hatte, alles, was er um sich sah, zu verändern. Dieses Haus stand an falscher Stelle. Es müsste abgerissen werden. Dafür könnte man dort eine Baulücke schließen. Aber jener Straßenzug bedurfte einer unnachgiebigen Korrektur, damit ein geschlossener Eindruck entstünde. Fort mit diesem grässlichen, völlig verpfuschten Mietskasten. Freien Durchblick zum alten Schloss. So baute er ständig diese Stadt um. Aber es ging nicht allein um das Bauen. Der Bettler, der vor der Kirche stand und um Almosen bat, gab ihm Anlass, über eine notwendige staatliche Altersfürsorge zu sprechen, durch die der Straßenbettel überflüssig wurde. Eine Bäuerin kam mit ihrem Milchwagen herbei, den ein zottiger Bernhardiner keuchend vorwärts zerrte. Anlass, um die mangelnde Initiative des Tierschutzvereines zu tadeln. Zwei junge Leutnants schlenderten mit klirrendem Säbel durch die Gasse. Grund genug, um sich über die Unzulänglichkeiten des militärischen Dienstes zu ereifern, der diesen Müßiggang ermöglichte. Unausrottbar steckte diese Neigung, mit allem Bestehenden unzufrieden zu sein, es ständig zu ändern, zu verbessern in ihm. Dabei handelte es sich nicht um eine Eigenschaft, die er von außen her, etwa durch die häusliche Erziehung oder in der Schule erworben hatte, sondern um eine ursprüngliche Anlage, die sich meines Erachtens schon in dem unsteten Charakter des Vaters äußerte. Wie ein Motor, der 1000 Räder treibt, steckte diese unheimliche Kraft in ihm. Trotzdem besteht in der Auswirkung dieser Anlage ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohne. Der Vater besaß ein sicher funktionierendes Regulativ, um das ungebärdige Temperament zu zügeln, den Dienst. Die streng geregelte Amtstätigkeit gab dem unsteten Wesen Alois Hitlers Halt und Richtung. Immer wieder rettete er sich aus verwirrenden Situationen in das harte Muss des Dienstes. Die Uniform des Zolloberamtsoffizials verdeckt, was sich in der privaten Sphäre seines bewegten Lebens vollzieht. Und vor allem eines: Mit seinem Dienst anerkennt der Vater vorbehaltlos die Autorität, auf die diese aufgebaut ist. Wenn auch Alois Hitler, wie es damals bei der Beamtenschaft Österreichs vielfach zu beobachten war, liberalen Ansichten huldigte, blieb für ihn doch die Autorität des Staates, ausgedrückt in der Person des Kaisers, absolut unantastbar. Durch diese bedingungslose Einordnung in einer mit innerster Überzeugung anerkannte Autorität steuerte Alois Hitler über alle gefährlichen Untiefen und Klippen seines Lebens hinweg, an denen er manchmal infolge seines impulsiven Wesens zu scheitern drohte. Damit erscheint aber auch das hartnäckige Bemühen des Vaters, Adolf zum Beamten zu machen, in anderem Lichte. Es ging dem Vater dabei nicht bloß um die übliche Entscheidung über den künftigen Beruf seines Sohnes. Vielmehr war ihm darum zu tun, seinem Sohne eine Stellung zu sichern, die an die Anerkennung dieser Autorität gebunden war. Es ist sehr gut möglich, dass dem Vater der tiefere Grund zu dieser Einstellung gar nicht bewusst wurde. Aber die Hartnäckigkeit, mit der er seinen Standpunkt dem Sohne gegenüber vertrat, beweist, dass er wohl ahnte, was für Adolf auf dem Spiele stand. Soweit hatte er seinen Sohn schon kennengelernt. Ebenso hartnäckig aber weigerte sich Adolf, den Willen seines Vaters zu erfüllen, obwohl er nur sehr unbestimmte Vorstellungen von all dem hatte, was er künftig werden wollte. Kunstmaler zu werden, war wohl das Ärgste, was er seinem Vater zumuten konnte, denn es bedeutete gewissermaßen ein ständiges Herumflanieren und eine unstabile Lebensweise, also gerade das, was der Vater unter allen Umständen verhindern wollte. Mit dieser Weigerung, Beamter zu werden, zweigt das Leben Adolf Hitlers scharf aus der Bahn seines Vaters ab. Hier an dieser Stelle liegt die große Entscheidung seines Lebens. Hier stellte Adolf dem unsicheren Gefährt seines Lebens die Weichen und gab ihm damit endgültig und unwiderruflich eine andere Richtung. Ich habe die Jahre, die dieser Entscheidung folgten, an der Seite Adolf Hitlers miterlebt. Ich habe gesehen, wie ernst er nach einem Weg in die Zukunft gesucht hat, nicht nur nach Arbeit und Existenz, sondern nach wirklichen Aufgaben, die seiner Begabung angemessen waren. Vergeblich hatte der Vater noch kurz vor seinem Tode den 13-Jährigen in das Linzer Hauptzollamt geführt, um ihm seinen künftigen Wirkungskreis zu zeigen. Im Grunde genommen verbirgt sich hinter der hartnäckigen Weigerung, die Laufbahn des Vaters einzuschlagen, die Ablehnung der bestehenden staatlichen Autorität, jener Macht also, die in den Augen des Vaters noch absolute Geltung gehabt hatte. So führte denn der Weg des Sohnes zunächst ins Ungewisse und endete konsequenterweise damit, dass Adolf Hitler am Ziele seiner politischen Laufbahn in seiner Person jene staatliche Autorität verkörperte, die er auf dem Boden der väterlichen Heimat so unbeirrbar geleugnet hatte. Es scheint, als würden die beiden Eigenschaften, die für das Charakterbild Adolf Hitlers so entscheidend sind, die unerbittliche Konsequenz seines Weges einerseits und andererseits die Sucht, alles Bestehende zu verändern, einander widersprechen. In Wirklichkeit aber ergänzen sie sich gegenseitig. Ich habe das, ohne es damals im Einzelnen erklären zu können, deutlich genug erlebt. Obwohl er alles um sich in ständige Bewegung brachte, blieb er doch immer der gleiche. Seine ungestüme Änderungssucht sorgte dafür, dass er trotz seines konsequenten Charakters nicht starr und unbeweglich blieb und sich zu einseitig festlegte. Umgekehrt gab die Konsequenz seines Wesens dem stürmischen Ändernwollen eine klare Richtung, ein unerschütterlich festgehaltenes Ziel. Beide sich wechselweise steigernden Eigenschaften erschienen mir als die Voraussetzungen eines revolutionären Menschen. Alois Hitler war eines plötzlichen Todes gestorben. Am 3. Januar 1903, er war damals 65 Jahre alt und noch überaus rüstig und tatkräftig, ging er wie jeden Tag pünktlich um 10 Uhr in das benachbarte Gasthaus, um seinen Frühschoppen zu trinken. Plötzlich sank er lautlos vom Stuhl. Ehe ein Arzt oder Priester kommen konnte, war er tot. Als man den 14-jährigen Sohn an die Bahre des Vaters führte, brach er, wie Teilnehmer berichten, in fassungsloses Schluchzen aus. Ein Beweis dafür, dass das Verhältnis Adolfs zu seinem Vater viel tiefer griff, als man gewöhnlich annimmt.